Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Jesaja, Kapitel 64, Vers 4. Du kommst denen entgegen, die Freude daran haben, gerecht zu handeln und um deinetwillen auf deinen Wegen gehen. Und doch warst du zornig auf uns. Du stelltest uns als Menschen bloß, die von jeher in Sünde leben. Aber wir wurden gerettet. Gott segne dieses Wort. Warten. In diesem Bibeltext hier aus dem Buch Jesaja im Alten Testament lernen wir mehr, was es bedeutet zu warten. Und Jesaja schreibt hier, ruft direkt Gott auf, den Menschen zu helfen, ihm zu helfen, den Menschen zu helfen, denn viele haben sich abgewandt von Gott, und Jesaja sieht die rebellischen Herzen der Menschen und dass viele Menschen sich abgewandt haben und Idolen folgen. Und hier ist es eben wichtig zu verstehen, dass Jesaja versteht, dass es darauf ankommt, zu warten, ja, auf Gott zu warten, denn letztendlich ist das der einzige Weg, um Gottes Willen durchzuführen und Gottes Plan und Zeitrahmen zu folgen. Und warten ist etwas, was wir in der Bibel haben. Ich hoffe, dass ihr mehr in der Bibel lest jetzt. Echte Menschen, echte Situationen. Und in vielerlei Weise ist Warten eben ein Teil ein wichtiger Teil unseres christlichen Glaubens. Und Warten ist nicht einfach. Wir sind oft ungeduldig oder wir wollen, dass Dinge sich irgendwie so und so auswirken. Und so ist es so oft, dass Menschen außerhalb Gottes Willen, ohne Jesus Christus, in eigener Kraft versuchen, irgendetwas zu erreichen. Und das funktioniert nicht. Denn es geht nur in und durch unseren Herrn Jesus Christus, von seinem Herzen zu unserem Herzen, die wir uns als reuige Sünder Jesus Christus zugewandt haben, können wir das erreichen, was er denn für uns denn geplant hat. Und das ist wichtig zu verstehen, ganz wichtig zu verstehen. Nehmt euch das zu Herzen. Manchmal auch Zeiträume, ja, auch Saulus wurde Paulus, ja, im Neuen Testament, da waren viele Jahre, da waren 10 Jahre oder mehr, wo er zwar Jesus begann, Jesus zu folgen, aber bevor er in Aktion trat, sind viele, viele Jahre vergangen. Oder auch im Alten Testament, ja, Abraham, auch so viele Jahre, also unzählbar, Moses, ja, die Patriarchen, ja, Abraham, Isaac, ja, Jakob, der dann Israel umbenannt wurde, Josef, viele, viele Jahre, auch wo wirklich Schwierigkeiten und scheinbar unüberwindbare Hindernisse da waren. Und auch unseren Herrn Jesus Christus selber. Ja, er tritt selber ein als levitischer Priest, wartete 30 Jahre. Wenn ein Mann 30 Jahre alt war, konnte er als jüdischer Priester auftreten und vorher nicht. Ja? Also, das soll uns Mut machen und auch verstehen, dass Gott ist nicht gemein, wenn er uns also warten lässt, sondern er hilft uns, er lädt uns ein, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen und dass wir ihm näher kommen, dass wir zu Christus näher kommen. Und darauf kommt es an. Also warten ist nicht leicht und nicht einfach, aber es ist der beste Weg. Oft, wenn Christus uns das ins Herz spricht durch den Heiligen Geist. Und er hat immer etwas vor. Ja, und er hilft uns auch mit dem Warten. Wir können uns auch zu Christus wenden. Lieber Jesus, hilf uns mit dem Warten. Und er hilft uns dann und zeigt uns, was er vorhat. Ja, und darauf kommt es an. Lieber Jesus, wir danken dir hier für das Beispiel aus dem Buch Jesaja, was Warten bedeutet. Und nur weil wir etwas sofort wollen, heißt das eben nicht, dass das dein Wille ist. Und Warten ist etwas, was uns nicht leicht fällt als Menschen. Und wir beten für alle Menschen, dass du uns hilfst, zu warten und dass wir nicht außerhalb deines Willens und deinem Zeitrahmen agieren oder Dinge tun, sondern dass wir inmitten deinem Willen gehen durch den Heiligen Geist, der uns in die Herzen spricht und uns leitet. Und wir danken dir, dass du uns näher bringst in unserer persönlichen Beziehung mit dir und unsere Herzen stärkst, wir, die wir unsere Herzen dir zugewandt haben, unserem Herrn Jesus Christus. Wir danken dir und beten dies in deinem Namen. In Jesus Christus in ihrem Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.